Father, I pray that you bless these words. Vater, ich bete, dass du diese Worte jetzt segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In the book of Hebrews, im Hebräerbrief, the Bible is sprinkled with the blood of Christ. Da wird die Bibel mit dem Blut Christus besprengt. And that speaks of our reference point. Und das ist unser Referenzpunkt. That there is a way that we should view the scripture. Es gibt eine gewisse Art und Weise, wie wir die Schrift betrachten sollen. If God sprinkles the Bible symbolically with the blood. Wenn Gott die Bibel symbolisch mit dem Blut besprengt. What does that tell us? Was sagt uns das? How, that we there's a particular way to view the scripture. Es gibt einen speziellen Weg oder Art, wie man die Bibel betrachten soll, die Schrift. It's through the blood. Es ist durch das Blut. Now, in Romans chapter 5, I mentioned last week. In Römer 5, da habe ich letzte Woche erzählt oder gelesen. Probably one of the three most powerful verses in the Bible. Einer der drei mächtigsten oder kraftvollsten Verse in der At Bibel. At least one of the 10. Zumindest einer der 10 kraftvollsten. I would argue maybe one of the three. Und ich würde sogar sagen, einer der drei. Verse 5. Vers 5. But God demonstrated his own love toward us. Gott hat uns seine Liebe gezeigt. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. He died for us while we were sinners. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. And in verse 10, und in Vers 10, it says, if while we were enemies of God, als wir noch Feinde Gottes waren, we were reconciled to God through the death of his son. Wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes? How much more? Wie viel mehr? Will we be saved? Werden wir errettet? Now being reconciled. Jetzt, da wir versöhnt sind. By his life. Durch sein Leben. It means being saved from the problems and details of life. Es bedeutet, gerettet zu sein von den Problemen und Details des Lebens. From the power of sin. Von der Macht der Sünde. From a living devil. Von dem lebendigen Teufel, who wants to destroy. Der dich zerstören will. Now, I just want to say a few words, ich möchte ein paar Worte sagen. And then I'm going to introduce someone, und dann werde ich jemanden vorstellen, who is living this. Der das auslebt. And here's what I want to say. Und hier kommt, was ich sagen will. We can know the Bible. Wir können die Bibel kennen. Oder, ja. But unless our reference point is correct, aber solange unser Referenzpunkt korrekt ist oder richtig ist, the Bible is not profiting us anything. Oder solange es nicht richtig ist, bekommen wir keinen Profit aus der Bibel oder sie hilft might uns as nicht. Well just study Chinese. Es ist so, als ob du Chinesisch studierst or Spanish, oder Spanisch or Russian. Oder Russisch. It profits you nothing. Es hilft dir nicht. It may even have a negative effect on you. Es hat vielleicht sogar einen negativen Effekt auf dich. Because it is causing you, weil es dich dazu bringt, to become something that is anti-God, zu etwas Widergöttlichem zu machen, rather than more godly. Stattdessen, dass du göttlicher wirst. This reference point, dieser Referenzpunkt, is that God is the friend of sinners. Ist, dass Gott der Freund der Sünder ist. And he demonstrated his love toward us. Und er hat seine Liebe uns gegenüber demonstriert. While we were yet sinners. Als wir noch Sünder waren. He didn't wait. Er hat nicht gewartet. He didn't love us because. Er hat uns nicht geliebt, weil. He didn't love us despite. Er hat uns nicht trotzdem geliebt. He loved us as a sinner. Er hat uns geliebt als Sünder. Now you really have to focus if you're going to grasp this. Und du musst dich wirklich darauf fokussieren, um es zu ergreifen. Someone said to me, I shared this in Bivo. Jemand hat mir gesagt, dass ich das beim Bivo erzählt habe. And I brought them back to Vienna that night. Und ich habe sie in dieser Nacht zurück nach Wien gefahren. They said to me, Rob, I didn't get it. Und sie hat zu mir gesagt, Rob, ich habe es nicht verstanden. I said, I know, it's not easy to grasp. Und ich sage, ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen. But let's go through the verses again. Aber gehen wir noch mal durch die Verse. And then about 20 minutes later. Und 20 Minuten später. He said, I got it. Hat er gesagt, ich habe es verstanden. It. I see it. Ich sehe es jetzt. And he's been a believer 25 years or so. Und er ist schon seit 25 Jahren ein Gläubiger. He said, but it's not easy to see. Es ist nicht einfach, das zu sehen. God loves us while he loved us while we were sinners. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. In that state. In diesem Status. And if that's not our reference point, wenn das nicht unser Referenzpunkt ist, we've missed the whole thing. Haben wir alles verpasst. God is the friend of sinners. Gott ist ein Freund der Sünder. The book is sprinkled with the blood. Das Buch ist besprengt mit dem Blut. God demonstrated his love towards sinners by having Jesus Christ shed his blood. Gott hat seine Liebe zu Sündern gezeigt oder demonstriert, als Jesus sein Blut vergossen hat. When we read the scripture, wenn wir die Schrift lesen, we are reading the scripture through the glasses of the blood. Lesen wir die Schrift durch die Brillen des Blutes. Of God's love for sinners. Und zwar von Gottes Liebe zu Sündern. And we can have that right here. Und wir können das hier haben. In our mind. In unserem Verstand. But what characterizes the church so much? Aber was die Gemeinde so sehr charakterisiert? And evangelicals. Auch Evangelikale. Is that they don't love sinners. Ist, dass sie nicht Sünder lieben. I just want to blow this horn the rest of my life. Und ich möchte in dieses Horn stoßen für den Rest meines Lebens. We don't even love each other at times. Manchmal lieben wir uns nicht einmal gegenseitig. We can be the most judgmental people on the planet. Wir können die Leute sein, die am meisten richten auf dem ganzen Planeten. Because we know that we have the truth. Weil wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. Because we study our Bibles. Weil wir unsere Bibeln studieren. And we exegete. Und wir untersuchen sie. And we study historical background. Und wir betrachten den historischen Background. And we study chapter and verse. Und wir studieren jedes Kapitel und jeden Vers. And books. Und Bücher. And we dig in the Bible. Und wir graben in der Bibel. And we think we know it. Und wir denken, wir kennen sie. And Jesus said, if your eye is dark. Und Jesus sagt, wenn dein Auge finster ist, then how great is your darkness? Dann wie groß ist deine Dunkelheit? And I tell us, und ich sage euch, if we do not love the sinner, wenn wir nicht die Sünder lieben, we do not know the God of the Bible. Dann kennen wir den Gott der Bibel nicht. And everything that we know in the Bible, und alles, was wir in der Bibel wissen oder kennen, is not from the right point of view, ist nicht vom richtigen Standpunkt aus. Because God loves sinners. Weil Gott liebt Sünder. People talk about hell and the reality of hell. Menschen sprechen über die Hölle und die Realität der Hölle. So flippantly. So einfach. God, I believe that God wept when he made hell. Ich glaube, dass Gott geweint hat, als er die Hölle erschaffen hat. He didn't create hell for people. Er hat die Hölle nicht für die Menschen erschaffen. In Matthew chapter 25 verse 42. In Matthäus 25, 42. He created hell for Satan. Er hat die Hölle für Satan erschaffen. It was never, God doesn't want one single person on this earth to go there. Gott will nicht, dass eine einzelne Person in die Hölle kommt. Not one. Nicht eine einzige. Not one. Nicht eine. Jesus died for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. Whole world. Der ganzen Now, Welt. We really have, you really have to practice this. Und das müssen wir wirklich praktizieren. You have to find a sinner. Wir müssen einen Sünder finden. Who is living in some kind of sin. Der in einer Sünde lebt. And just love him. Und einfach ihn lieben. Don't try to change him. Probier nicht ihn zu Don't verändern. Don't love him because you think if I love him he'll change. Liebe nicht deswegen, weil du denkst, wenn ich ihn liebe, dann ändert er sich. Judas never changed. Judas hat sich nie And verändert. Jesus loved him. Aber Jesus hat ihn trotzdem He geliebt. Washed his feet. Er hat ihm seine Füße gewaschen. He loved him for love's sake. Er hat ihn um der Liebe willen geliebt. Find a sinner. Finde einen Sünder. And just love him. Und liebe ihn einfach. You can start with your spouse. Du kannst mit deinem Ehepartner anfangen. Right? When they're in a moment maybe that doesn't you don't like. Vielleicht in einem Moment, den du nicht magst. And you just want to get angry. Und du willst zornig werden. Just say, "There's such a sinner." Und du denkst, sagst, das ist so ein Sünder. And just say, "But this is it." Aber das ist es. I love you. Ich love liebe them dich. Right in that state. Just liebe ihn in diesem Status. Love a sinner. Liebe einen Sünder. Love an active sinner. Liebe einen aktiven Sünder. Just love this is God. Das ist Gott. This is God. Das ist Gott. God loved active active sinners. Gott hat aktive Sünder geliebt. Not because of their sin. Nicht wegen ihrer Sünden. Not despite of their sin. Nicht trotz ihrer Sünden. He loved them because he's love. Er liebte sie, weil er Liebe ist. And he loved them. Und er hat sie geliebt. The woman at the well. Die Frau am Brunnen. She was with the fifth or sixth husband already. Sie hatte schon den fünften oder sechsten Ehemann. And Jesus loved her in that state. Und Jesus hat sie in diesem Stand geliebt. This is the what is that called? The point of reference. Das ist unser Referenzpunkt. God demonstrated his love for us. Gott hat seine Liebe uns gegenüber demonstriert. While we were yet actively sinners. Obwohl wir noch aktive Sünder waren. God loved us. Oder als wir noch aktive Sünder waren, hat Gott uns geliebt. The hardest people in the world. The hardest. Also die schwierigsten Menschen auf der Welt. To love. Also die Menschen, die man am schwierigsten lieben kann, are evangelical Pharisees. Sind evangelikale Pharisäer. The hardest people in the world to love. Das sind die Menschen, die man am schwierigsten lieben kann. They're so arrogant, they're so cocky. Die sind so arrogant und eingebildet. Because they know they have the truth. Weil sie denken, sie haben die Wahrheit. Pharisees are so difficult to love. Pharisäer sind so schwierig zu lieben. You just want to say you don't love a sinner. Du willst sagen, du liebst keine Sünder. You sinner. Du Sünder. And God says, why don't you love them? Und Gott sagt, warum liebst du nicht sie? Because I don't like Pharisees. Weil ich mag keine Pharisäer. But I love them. Aber ich liebe sie. I love them. Ich liebe sie. For the longest time. Für die längste Zeit. I could love an alcoholic. Habe ich einen Alkoholiker geliebt. I could love someone in adultery. Ich könnte jemanden im Ehebruch lieben. I could love a homosexual. Ich könnte einen Homosexuellen lieben. But if someone came to the church, aber wenn jemand in die Gemeinde kommt and started criticizing, und fängt an zum Kritisieren using the Bible, und verwendet dabei die Bibel out of context, aus dem Zusammenhang herausgerissen, my eyes just filled with blood. Dann füllen sich meine Augen mit Blut. I got so angry. Weil ich werde so zornig. Because I hated Pharisees. Weil ich hasse Pharisäer. But God loves them. Aber Gott liebt sie trotzdem. And you know what? Here, I'm going to close with this. Und ich schließe damit ab. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, and we realize how far from the reference point we really were, wir erkennen, wie weit wir vom Referenzpunkt wirklich waren, and we think we don't even belong there. Und wir denken, wir gehören hier eigentlich gar nicht hin. God is gonna love us. Wird Gott uns lieben? Come here, you Pharisee. Sag, komm her, du Pharisäer. You lived your whole life on earth as a Pharisee. Du hast dein ganzes Leben auf der Erde als Pharisäer gelebt. You missed it. Du hast es verpasst. But I love you. Aber ich liebe dich. I love you. I'm glad you're here. Ich bin froh, dass du hier bist. Come here, du kleiner Pharisäer. Can we get over it now? Können wir das hinter uns lassen? Can you just love people here? Kannst du hier einfach nur die Menschen lieben? Are we okay? Sind wir okay? I love you. Ja, ich liebe dich. And that person's gonna be like, und die Person wird, I got it. Wird sagen, ich verstehe es jetzt. God loves sinners. Gott liebt Sünder. I missed it my whole life. Ich habe es mein ganzes Leben lang nicht verstanden. I'm the biggest sinner of all. Aber jetzt bin ich der größte Sünder von allen. He loves me. Und er liebt mich. Some people won't get it until we're on the other side. Und manche Menschen werden es nicht begreifen, bis sie auf der anderen Seite sind. Because their whole Christian life, weil ihr ganzes christliches Leben ist Sin. Ist Sünde. Because they've missed the whole point. Sie haben den ganzen Punkt verpasst. And they go around with a log in the eye. Und sie gehen herum mit einem Holzbalken im Auge. Judging everybody. Und richten alle anderen. When they should know better. Als sie es besser wissen sollten. Amen. Amen. Let's be savvy toward the culture. Lasst uns klug gegenüber der Kultur sein. And serious toward God. Und ernsthaft gegenüber Gott. And I think that the way we can be most serious toward God. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir wirklich ernst gegenüber Gott sein können, is by loving the sinner. Ist, indem wir Sünder lieben. And you know what? Und wisst ihr was? If we love the sinner, wenn wir die Sünder lieben, we will begin to understand how much God loves us. Werden wir verstehen oder begreifen, wie sehr Gott uns liebt. The sinner. Die Sünder. Because how much more, weil wie viel mehr, being reconciled to God while we were sinners, als wir mit Gott versöhnt wurden, als wir noch Sünder waren, will he now love us, wird er uns jetzt lieben, as his children, als seine Kinder, who keep sinning, die immer noch sündigen, especially when we miss the mark, vor allem dann, wenn wir die Markierung nicht treffen. Cigarettes, Zigaretten, all these kind of external things, all diese äußerlichen Dinge, don't even compare, die du nicht mal vergleichen kannst, to missing the mark that God loves sinners. Wie du nicht mal damit vergleichen kannst, dass du einfach den Punkt verpasst, den Sünder zu lieben. Es lässt sich nicht vergleichen. With the log in the eye. Mit dem Balken im Auge. God loves you today. Gott liebt dich heute. He really loves you. Er liebt dich wirklich. And so many times we walk away from God. Und so oft gehen wir von Gott weg. Because we say, weil wir sagen, God can't love me, God can't use me now. Gott kann mich nicht lieben, Gott kann mich jetzt nicht verwenden. And God looks down and says, und Gott schaut herab everything, und sagt, everything to have you as my child. Ich habe alles gegeben, damit du mein Kind sein kannst. Do you think I won't love you even more? Glaubst du, ich liebe dich nicht noch mehr? More? Wie viel mehr? Okay, I'm going to introduce our guest speaker. Okay, ich stelle jetzt unseren Gastprediger vor. Dave Irby. Come Dave on up. Irby. Dave. Dave loves Vienna. Dave liebt Wien. He's got a story about it. Er hat eine Geschichte darüber. And he's the reason why Nate and Grant and all our soccer, Stefan and his wife and all our soccer people are here. Und er ist der Grund, warum Nate und Grant und Stefan und Liz und all unsere Fußballspieler hier sind. So he has invested so much in our church. Er hat so viel in unsere Gemeinde investiert. He walks by faith. Er wandelt im Glauben. He trusts God. Er vertraut Gott. He lives a life walking on water. Er lebt das Leben. I mean, während er auf Wasser wandelt. He came here by faith. Er kam her im Glauben. He doesn't have a budget for this. He just goes by faith. Er hat kein Budget für das. Er lebt einfach im Glauben heraus. So before we close, we'll take an offering for him. Und bevor heute abschließen, okay, wollen wir eine Spende von einnehmen, yeah, um zu schauen, ob wir dann Flug zahlen können bei der Tür dann. What's that? At the end, at the door. Ja, am Ende bei der Tür. So Dave, bless us. So Dave, bitte segne uns. Thank you, Pastor Rob. Danke, Pastor Rob. I must say. Ich muss sagen, I've never been introduced before. Ich wurde noch nie vorher vorgestellt. By being reminded, indem ich erinnert wurde, of what a Pharisee and sinner I am. Was für ein Pharisäer und Sünder ich bin. Guten Tag, meine Damen und Herren. Have a good day, my ladies and gentlemen. Ja, ich heiße David Irby. Ja, my name is David Irby. Ja, ich wohne in die Stadt Salem. I'm living in the city of Salem. In the Bundesstaat Oregon. In the state Oregon. Now, come on, just a few of you are wondering. Also kommt schon, ein paar von euch müssen sich wundern, if I really speak your language. Ob ich wirklich eure Sprache spreche. Natürlich. Na, of course. Wo ist der Bahnhof? Where's the train station? Ich habe Hunger. I'm hungry. Ich habe Durst. I'm thirsty. Wo ist McDonald's? Where's McDonald's? I grew up in Anaheim, California. Ich bin aufgewachsen in Anaheim, Kalifornien. And when I was a little boy, und als ich ein kleiner Junge war, my mother told me that Anaheim was German. Hat meine Mutter mir erzählt, dass Anaheim deutsch ist, deutschsprachig. And it meant ist. Anna's home. Und bedeutet Annas Heim. My grandmother Elizabeth Geisler. Meine Großmutter Elizabeth Geisler. Spoke German. Hat Deutsch gesprochen. And she made sure my brothers and I always ate sauerkraut and wieners. Und sie hat sichergestellt, dass mein Bruder und ich immer Sauerkraut und Wiener Würstel kriegen. She also taught us some useful German phrases. Sie hat uns auch einige nützliche deutsche Phrasen gelehrt. Like. Wie zum Beispiel. Du bist ein Dummkopf. You're an idiot. I also grew up in the church. Ich bin auch in einer Gemeinde groß geworden. And our church loved missions. Und unsere Gemeinde liebt Mission. And our church loved missionaries. Und unsere Gemeinde liebt Missionare. And I suppose they were savvy or clever towards the culture that they went to. Und ich nehme an, sie waren klug und schlau gegenüber der Kultur, in die sie gezogen sind. But I just thought they were really weird. Aber ich habe mich entschlossen dazu, sie als sehr merkwürdig zu betrachten. And I was really afraid, und ich hatte große Angst, that God would make me one of them. Dass Gott mich so wie sie machen könnte. Our God's amazing. Aber unser Gott ist erstaunlich. He's brilliant. Er ist brillant. He invented clever. Er hat das Cleversein erfunden und das Schlausein. And creativity. Und Kreativität. I first played soccer on a team when I was 19 years old. Mit 19 Jahren habe ich zum ersten Mal in einem Fußballteam gespielt. No one in America played soccer. Niemand in Amerika hat zu der Zeit Fußball gespielt. Except for a few foreigners. Außer ein paar Fremde. With funny accents like you guys. Mit lustigen Akzenten, so wie ihr. I've spent my adult life as a soccer coach. Und als Erwachsener habe ich dann mein Leben, war ich in meinem Leben ein Fußballtrainer. And a missionary through soccer. Und ein Missionar durch Fußball. Everywhere we go. Überall, wo wir hingezogen sind. Every culture. Jede Kultur. Every country. Jedes Land. Every little street. Jede kleine Straße. Everywhere we go, people are playing soccer. Überall, wo wir hingegangen sind, haben Menschen Fußball gespielt. God has taken us to orphanages. Gott bringt uns in Waisenhäuser. He's taking us to little jungle villages in Africa. Er bringt uns zu kleinen Dörfern in Afrika, mit dem Dschungel und in Südamerika. They're playing soccer. Die spielen Fußball. He's put us into national soccer stadiums. Er hat uns in nationale Fußballstadien gebracht. He's put us in the parks here in Vienna. Er hat uns hier in die Parks von Wien geführt. And he's also given us a unique partnership here with your church. Und er hat uns auch eine einzigartige Partnerschaft mit eurer Gemeinde hier gebracht. You just saw some beautiful wedding pictures. Ihr habt ein paar wunderschöne Hochzeitsbilder gesehen. Aga and Daniel. Aga und Daniel. You've seen Aga up front here with the worship. Ich habe Aga schon gesehen, wie sie mit dem Worship Team. Your pastor is clever and smart. Your church is clever and smart. Euer Pastor ist schlau und hell im Kopf und auch die Gemeinde und you sent Aga to America to work with us. Er hat Aga nach Amerika geschickt, um mit uns zusammenzuarbeiten. Interesting, because when I interviewed her, interessant, weil als ich sie interviewt habe, she said, I don't play soccer. Hat sie gesagt, ich spiele keinen Fußball. I don't even like soccer. Ich mag Fußball nicht mal. Said, what, are you not European? Was, du bist kein Europäer? She came, she did a wonderful job. Aber sie ist gekommen, hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Now we're going to show Aga when she helped with soccer right now. Und wir wollen euch zeigen, wie Aga uns mit Fußball geholfen hat. All right, forget about Grant and me. See Aga there? Vergesst Grant und mich. Seht ihr die Aga? I said Aga, Grant and I are going to a school. Ich habe zu Aga gesagt, Grant und ich, wir gehen in eine Schule. We're going to play soccer. Wir spielen dort Fußball. She said, it's not in my job description. Und sie sagt, das steht nicht in meiner Arbeitsstellenbeschreibung. But I'll go. Aber ich komme mit. Who do you think the kids love the most? Wen glaubt ihr, haben die Kinder am liebsten gehabt? It's not a trick question. Das ist keine schwierige Frage. Aga, not Grant or I. I mean, they liked us. Nicht Grant und mich, aber Aga. Here was Aga's role. This is how clever our God is, how he makes us clever. Und das war Agas Stelle oder ihre Position. Das sieht ihr, wie schlau Gott war. All die Mädels flocked to Aga. Waren die ganze Zeit bei der Aga. They immediately loved her. Sie haben sie wirklich sofort geliebt. Her smile, her charm, her ihr Lachen, ihren Charme. They couldn't believe that she'd been to university. Sie konnten nicht glauben, dass sie auf die Universität and geht. She spoke five languages. Und sie hat fünf Sprachen gesprochen. Aga asked a 10-year-old girl. Aga hat ein 10-jähriges Mädchen gefragt. What are your goals in life? Was sind deine Ziele im Leben? The girl said, das Mädchen sagte, I hope to get to 10th grade. Ich hoffe, ich schaffe die 10. Klasse. Then I'll probably get pregnant and drop out of school. Und dann, dass ich schwanger werde und aus der Schule austreten kann. That was her goal. Das war ihr Ziel. Aga came to help us with our soccer. Aga kam, um uns mit unserem Fußballspiel zu helfen. But God used her with those girls. Aber Gott hat sie mit diesen Mädchen verwendet. To give them a different idea, a different goal for their life they'd never thought of. Damit sie eine andere Idee und ein anderes Ziel für ihr Leben bekommen, an das sie noch nie zu träumen dran denken konnten. I don't always think I'm so clever, but our God, he's clever, isn't he? Und ich denke oft, ich bin so schlau, aber Gott ist wirklich schlau. Now I know I need to throw in a Bible verse, or you think that I'm not spiritual, so I'll do that now. Also damit ihr nicht denkt, dass ich unspirituell bin, werfe ich jetzt einen Bibelvers hin. I'll leave most of the Bible verses to Pastor Rob. Aber normalerweise lasse ich alle Bibelverse zu Pastor Rob. This verse will be for the next two guys I'm going to show you. It comes from 1 Corinthians 1. Und zwar dieser Bibelvers, der auch für die nächsten zwei Leute zutrifft, die ich euch dann zeigen will, kommt aus 1. Korinther. The foolishness of God is wiser than men. God uses the foolish things of the world to shame the world. Let's get back right there. There you go. Look at those two guys, Nate Brewer and Grant Knight. Also der Vers ist die Narrheit Gottes ist klüger als die Weisheit der Welt. Und schaut euch diese beiden Männer an, Nate und Grant. Let's be serious, God. Gott, lass uns ernsthaft sein. A couple of Americans. Ein amerikanisches Paar. Sure, they look good in a soccer uniform. Natürlich schauen sie gut aus in ihrer Fußballuniform. But can these guys really play? Aber können diese Leute wirklich spielen? Next slide. Nächstes Dia. Our God's so brilliant. He took us, including Stefan, who's in the evening service, and he took us to the Amazon River. Gott hat uns, also Stefan und die anderen, zum Amazonas gebracht. An evangelist wanted to preach in a stadium. Und wir kamen dazu, im Stadion zu predigen. He preached all over the world. Er hat auf der ganzen Welt gepredigt. Never in a stadium. Aber noch nie in einem Stadion. I flew to the Amazon and with him. Ich bin mit ihm zum Amazonas geflogen. We told the soccer officials, we'll bring an American soccer team and fill your stadium. Wir haben den offiziellen Beamten gesagt, wir bringen ein amerikanisches Fußballteam und füllen euer Stadion. That's where he laughed, this is where you're supposed to laugh too. Und das ist dort, wo er gelacht hat und wir haben auch gelacht. We filled it. 20,000 people came to see the Americans. Und es kamen 20,000 Menschen, um die Amerikaner spielen zu sehen. In a town you can only get to by plane or boat. Zu einer Stadt, wo du nur per Flugzeug oder mit einem Schiff anreisen kannst. Thousands of people came by boat. Tausende Menschen kamen mit einem Boot. To watch the match. Um sich das Spiel anzuschauen. On their way to get drunk at the big holiday. am Weg, um noch sich richtig zu betrinken vor dem Feiertag. That night 10,000 have never got drunk or went to the party. Zehntausende davon sind nie betrunken, haben sich nicht betrinken können oder sind zur Party gegangen. Because at the end of the match they came forward 10,000 and filled the stadium and accepted Christ as their savior. Weil am Ende des Spiels kamen 10,000, haben das Stadion gefüllt und haben Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen. So Grant's number 8, Grant Stefan is Nummer 15. Stefan ist 15. Grant the team captain. Und Grant war der Teamkapitän. Nate was injured, but he came off the bench and did a great job as a substitute. Und Nate war zwar verletzt, aber er kam als Auswechselspieler. And of course we sent him den Job gemacht. We sent him to Vienna, but we'll get there in a minute. Und wir haben ihn dann nach Wien geschickt und dazu kommen wir in einer Minute. As Pastor Rob was preaching on being clever and savvy towards the culture. Als Pastor Rob gepredigt hat, clever und schlau gegenüber der Kultur zu sein. I was working in the garden in my home. Habe ich zu Hause im Garten gearbeitet. Listening to zugehört. The sermon. And I thought, Predigt gehört und ich habe gedacht, that made me think I should introduce to you my favorite staff member. Und ich habe mir gedacht, ich sollte euch meinen Lieblingsmitarbeiter vorstellen. I know we shouldn't have favorites. Ich weiß, wir sollen keine Lieblinge haben. But this guy's not like Grant or Nate. This guy's always leave me. They go off places. Aber dieser Mann ist nicht so wie Grant und Nathan, weil Grant und Nathan, die verlassen mich andauernd und gehen auf zu anderen this next Stellen. Guy only goes where I go. Dieser Mann geht nur dorthin, wo ich hingehe. He's been in front of 50,000 people. Er stand schon vor 50,000 Menschen. Mostly kids. Die meisten von ihnen Kinder. We're developing a new website just around him. Und wir kreieren eine eigene Homepage nur um ihn herum. And a message that will lead to the gospel. Und eine Botschaft, die zum Evangelium führt. I don't have to feed him. Ich muss ihn nicht füttern. He doesn't need a salary. Und er braucht auch kein Gehalt. You guys meet Sammy Surge. Er heißt Sammy Surge. Clever towards the culture, savvy towards the culture, creative. God has given each of us creative ideas. Clever, schlau und kreativ gegenüber einer Kultur zu sein. Gott gibt uns immer kreative und schlaue Einfälle. We've packed him in a box and taken him from the West Coast to the East Coast to see 3,000 kids. Und wir haben ihn in eine Kiste gesteckt und ihn von der Westküste zur Ostküste gebracht, um ihn den Kindern zu zeigen. People love him. Und die Menschen lieben ihn. We're building our Facebook campaign. Wir haben eine Facebook-Kampagne. You can go to Facebook.com/SammySurge and say like, and you can help us develop our theme that will lead people to the gospel when our new website wenn is finished. Wenn du auf Facebook gehst /SammySurge und das likest, dann kannst du uns helfen, diese Seite zu verbreiten. God's given you ideas. Gott hat euch Ideen gegeben. There's a clever part of you. Ihr seid clever. There's a savvy, creative part of you. Es gibt einen schlauen, kreativen Teil in euch. And you can use that. You can use even something silly like that. Und ihr könnt das verwenden, sogar sowas Lächerliches wie das. Go ahead and put up the next slide, please. The last one. Das ist das letzte Foto. God has called us to be partners here with CIG in Vienna. Gott hat uns zur Partnerschaft mit CIG in Wien berufen. He's called us to use soccer around the world. Er hat uns dazu berufen, Fußball auf der ganzen Welt zu verwenden. In July we're heading for Mongolia. Im Juli fahren wir in die Mongolei. Our international strategist also flew in with me from Atlanta, Georgia, Al Lotz. Al, would you wave? Would you guys give Al a warm welcome, please? Unser internationaler Strategist ist mit uns mitgeflogen. He's going to head up the group. Er wird die Gruppe zusammenstellen. And God's done it again. Und Gott hat es wieder geschafft. Al's a career missionary in Bolivia. Er war Missionar in Bolivien. He speaks Spanish. Er spricht Spanisch. He speaks English. Er spricht Englisch. The only German he knows. Das Einzige, was er auf Deutsch kann, ist, is what I've taught him. Ist, was ich ihm beigebracht habe. Like, wo ist der Bahnhof? So, where is the train station? And wo ist McDonald's? That's about it. Where is McDonald's? Das war's dann. He doesn't speak a word of Mongolian. Aber er spricht kein einziges Wort Mongolisch. In the very back is the pastor we're going to be working with his left hand raised. You may not be able to see it. Und ganz hinten steht der Pastor mit seiner linken Hand erhoben. Ihr werdet ihn vielleicht nicht sehen, mit dem wir zusammenarbeiten. Du grew up in Mongolia. He's Mongolian. Gray ist Mongole und ist in der Mongolei aufgewachsen. And like so many youth in Mongolia, in this country that is so cold and inhospitable and there's not a lot to do, he turned to alcohol as a youth. Und in diesem Land als Jugendlicher, da ist es so kalt und so unfreundlich, dass er als Jugendlicher sich dem Alkohol zugewendet hat. At 19 years of age, he went to work. Mit 19 Jahren hat er angefangen zu arbeiten. Like he did every day. So wie er es jeden Tag macht. And he's working with machines. Er arbeitet mit Maschinen. He went drunk. Er war betrunken. He accidentally cut off his right arm. Und er hat sich den rechten Arm abgetrennt. More alcohol. Es brauchte noch mehr Alkohol. Discouraged. Er war entmutigt. Despondent. Unhappy. Er war unglücklich. Believing no reason to live. Er hatte keinen Grund mehr weiterzuleben. He met some missionaries. Er hat einige Missionare kennengelernt. They shared the love of Christ. Sie haben ihm die Liebe Jesus mitgegeben. He became a Christian. Er wurde Christ. He became a pastor. Er wurde Pastor. He decided he wanted to go near China to plant churches. Er wollte in die Nähe von China kommen und neue Gemeinden gründen. He got to his town. Er kam in diese Stadt. He saw all the youth turning to alcohol just like he did. Er sah die Jugendlichen, wie sie sich dem Alkohol zuwandten, genauso wie er das gemacht hat. He said to plant this church, to love these kids. Er hat eine Gemeinde gegründet, um diese Kinder zu lieben. I have to do something. Ich muss etwas tun. He looked at the stub of his right arm. Und er hat sich den Stumpf seines rechten Armes angesehen. He said, I can't play volleyball or basketball with them. Er hat gesagt, er hat Volleyball mit ihnen gespielt. Oder nicht mehr, er kann nicht Volleyball mit ihnen spielen. And basketball. Und Basketball. He looked down. Aber er hat herabgesehen. He said, I have 2 feet. Ich habe 2 Füße. I can play soccer with them. Ich kann Fußball mit ihnen spielen. Like me, he never played soccer as a kid. Ich habe noch nie Fußball gespielt als Kind, so wie er. Hatte noch nie Fußball gespielt als Kind. Never played soccer till he was an adult. Er hat noch nie Fußball gespielt, bis er ein Erwachsener war. He went out and started kicking the ball. Also er ging raus und hat angefangen, den Ball zu kicken. He went to China and took a coaching course. Er ist nach China gegangen, um einen Trainerkurs zu besuchen. He's now an outpost of the Mongolian Football Federation. Und er ist so ein Außenposten der mongolischen Fußballföderation. In July, Al's going with a small team. Um Juli fahren Al und ich mit einem kleinen Team dorthin. We're praying that a footballer or two from this church might go with us. Short notice, though. Und vielleicht wollen ein paar Fußballer von dieser Gemeinde mit uns mitkommen. We're going to train Mongolian Christian leaders. Wir wollen mongolische christliche Leiter trainieren. Who've never played soccer. Die noch nie Fußball gespielt haben. We're going to train them how to teach soccer. Wir wollen ihnen beibringen, wie man Fußball lehrt. So the whole town will come out and get interested in hearing the gospel. Damit die ganze Stadt herauskommt und Interesse zeigt und das Evangelium zu hören bekommt. The goal is to plant 12 churches. Das Ziel war es, 12 Gemeinden zu gründen. 12 different towns. In 12 verschiedenen Städten. By 2020. Bis 2020. We're here because God called us to Vienna. Wir sind hier, weil Gott uns nach Wien berufen hat. And to this church. Und zu dieser Gemeinde. We just had another new staff member, Miguel, arrive yesterday from Phoenix. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, und zwar Miguel, der kam aus Phoenix. Next week he has tryouts with 3 Austrian soccer teams. Und nächstes Jahr hat er so nächste Woche hat er so Testspiele mit 3 österreichischen Fußballern. Friday, Katie arrived from San Diego. Am Freitag kam Katie aus San Diego. She'll be trying out on the Austrian women's teams. Sie hat Testspiele bei dem Frauenteam, österreichischen Frauenteam. Yeah, Jillian's here. She plays on the top women's team. Jillian ist hier und sie spielt ganz oben bei einem Frauenteam mit. She also comes to the evening service. Und sie kommt auch zu den Abendgottesdiensten. As we partner with you, we're looking to be clever. Als wir mit euch in Partnerschaft gegangen sind, schauen wir darauf, dass wir clever sind. And savvy towards the culture. Und schlau gegenüber der Kultur. Our small part is to be in football and soccer. Unser kleiner Teil ist, dass wir uns in Fußball involvieren. But we have so many opportunities as we meet together. There's a synergy. Aber wir haben so viele Gelegenheiten, wenn wir miteinander arbeiten, gibt es eine Synergie. Our part in the ministry here, unser Teil in diesem Dienst hier is to go out to the parks, ist, in die Parks zu gehen, in the foreign districts, in die äußeren Bezirke, kick a soccer ball, einen Fußball zu treten, share the gospel, und das Evangelium zu verkünden. Every year we go to Kosovo for a week. Jedes Jahr gehen wir in Kosovo für eine Woche. Nate stayed this last time for 6 extra weeks. Und Nate ist das letzte Mal für 6 weitere Wochen geblieben. Matthias, I can't remember his last name. Matthias, he went to Kosovo with us. Er ging mit uns mit nach Kosovo. We're going to Mongolia. Wir gehen in die Mongolei. Nate and Grant and some members of your church started the Starbucks Bible studies. Nate, Grant und einige Mitglieder aus dieser Gemeinde haben die Starbucks Bibelgruppen gestartet. So as Pastor Rob said, please come share. So wie Pastor Rob gesagt hat, komm und erzähl uns. We're just here to continue the message that he gave a few weeks ago. Wir sind hier, um die Botschaft weiter zu verbreiten, die er vor ein paar Wochen hier gehalten hat. You know, I used to sit through all those missionary sermons in my church. Ich bin in meiner Gemeinde in so vielen Predigten von Missionaren gesessen. And they always told me, you've got to go to a foreign country. Und sie haben immer gesagt, du musst in ein fremdes Land gehen. I'm not here to say anything like that to you. Und ich bin nicht hier, um sowas zu euch zu sagen. If you love Jesus, wenn du Jesus liebst, which so many of you do that know him, was so viele von euch tun, die ihn kennen, it's really true. God has a special role for you. Dann ist es wahr. Gott hat eine spezielle Position für dich. If you used to play soccer or do, or you're a football fan, wenn du Fußball spielst oder Fußballfan bist, we're developing a strategy here to reach people in Vienna, in Austria, and the world through football. Wir probieren eine Strategie zu finden, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen hier in Österreich, in Wien und auf der ganzen Welt. To reach the kids in the park. Um die Kinder im Park zu erreichen. And we have a meeting with Austria Wien this week. Und wir treffen uns mit Austria Wien diese Woche. They don't know us from Adam. I don't know if that translates. Sie kennen uns von They don't know us from anybody. Okay, sie kennen uns von niemanden. But we speak English and they want to have an English speaking soccer camp. Und wir sprechen Englisch und sie wollen ein englischsprachiges Fußballcamp haben. We did it 3 years ago with them and then it went away. Und wir haben das vor 3 Jahren gemacht mit ihnen und dann hat es aber aufgehört. At the end of the week, am Ende der Woche, the last time, das letzte Mal, their coaches heard the gospel. Hat der Trainer das Evangelium gehört. Their players heard the gospel. Die Spieler haben das Evangelium gehört. Partner with us in football or Starbucks Bible studies. Und bitte kommt in die Partnerschaft bei uns mit Fußball oder in die Starbucks Bibelgruppen. Or please take your own creative ideas. Oder nimm deine eigene kreative Idee. And minister to Christ right here. Und for Christ. Diene darin Christi genau hier. You know, we want to make this partnership official, Pastor. So if you could come back up. Und wir möchten gerne diese Partnerschaft offiziell machen. This is it. The real deal. Der wahre Deal. We used to have our own team. Now we just have individual men and women soccer players that go around the world sharing the gospel. So wir haben unser eigenes Team. That's going to look good tonight when we're broadcasting live to all my friends back in America. Yeah. Also es wird gut ausschauen für heute Abend, wenn wir da im Livestream das zeigen. I won't explain the surge part, but the 17 comes from Isaiah 1:17. Ich möchte den surge part dann erklären und das 17 kommt von Jesaja 17. It's our theme verse, it's our branding. Das ist unser Hauptvers, das ist unsere Marke. We use that number and people, if we have a big cross on our chest when we go out to our soccer events, people look away. Also wenn wir ein großes Kreuz auf unseren Dressen hätten, dann würden Leute wegschauen. Here those Christians come with their big Bible. Und sie denken, oh, die Christen kommen wieder mit ihren dicken Bibeln. We have a little number, 17. Aber wir haben eine kleine Nummer hier, 17. And if they ask, we tell them Isaiah 1:17. Und wenn sie fragen, sagen wir es Jesaja 1:17. Basically it says, learn to do good. Was heißt, lerne Gutes zu tun. Help others. Hilf anderen. Help the oppressed. Hilf den Unterdrückten. Help the widows and orphans in distress. Hilf den Witwen und Waisen, wenn sie unterdrückt werden. And until yesterday I would not have said the last part of the verse to you. Gestern hätte ich euch den letzten Teil des Verses nicht gesagt. About helping widows in distress. Über den Witwen in Unterdrückung zu helfen. Because we never had that I knew of. Weil wir da nie welche hatten, von denen ich wusste. When our guys go to Kosovo now. Aber wenn unsere Leute jetzt nach Kosovo gehen. God being clever with us again, he takes them to the widows center. War Gott schon wieder schlau und er bringt sie in das Witwenzentrum. Because of the ethnic cleansing that happened in Kosovo, the civil war. Wegen dieser ethnischen Säuberung im Kosovo, der passiert ist. There are many widows. Gibt es dort viele Witwen. So our guys go to the widows center. Jetzt gehen unsere Leute in dieses Witwenzentrum. And they play soccer with the kids und sie from the widows. Mit den Kindern der Witwen Fußball. So the widows can go to school or go to work. Damit die Witwen in die Schule gehen können oder in die Arbeit gehen können. The last thing I would say. Das letzte, was ich euch sagen will. Well, two things. One is you've seen me now, you see now, you know the other guys. We really appreciate your prayers. Ihr habt mich gesehen, ihr habt El gesehen und die anderen Leute und wir schätzen eure Gebete. And in the beginning I misspoke when I said we're partners with CIG. Und am Anfang habe ich mich versprochen, als ich gesagt habe, dass wir Partner mit CIG sind. We really feel that we are a part of CIG, a part of the church. In Wirklichkeit fühlen wir uns als Teil der Gemeinde. God bless you. Keine Trennung. Gott segne euch und danke. So much. Danke so sehr. Isn't that encouraging? Ist es nicht ermutigend? Okay, I'm going to close my part with. Ich möchte meinen Teil abschließen mit Folgendem. I want to encourage you to love a sinner this week. Ich möchte euch ermutigen, diese Woche einen Sünder zu lieben. Someone said something to me. Someone said something bad about someone to me in the last month. Letzten Monat hat mir jemand über jemand anderen etwas Schlechtes erzählt. I started to pray for that person. I said something to them. Ich habe zu dieser Person was gesagt und ich habe für sie zu beten angefangen. First of all, I said, don't judge. Zuerst habe ich gesagt, richte nicht. And then I started to pray for the person that they told me was so bad. Und dann habe ich angefangen für die Person zu beten, über die sie mir erzählt haben, die so schlecht ist. And then I led that person to Christ. Und dann habe ich diese Person zu Christus geführt. 2 weeks later. 2 Wochen später. Is it something? And I, you know what I did? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? When they said something bad. Als sie etwas Schlechtes erzählt haben. And God is my witness. Und Gott ist mein Zeuge. I said, great. Now I have a sinner. habe ich gesagt, großartig, jetzt habe ich einen Sünder. And I start to pray for them. Und ich habe für ihn gebetet. Und 2 Wochen später gab Gott mir die Möglichkeit, ihn zu Christus zu führen. Love a sinner. Liebe einen Sünder. And when someone says something bad about somebody, wenn jemand dir etwas Schlechtes von jemand anderem erzählt, tell them not to judge, sage ihnen, richte nicht. But then thank God for the tip. Aber danke Gott für den Tipp. Say, I got a sinner. I got two sinners. Sag, I got a Pharisee. Ich habe einen Sünder. Ich habe einen Pharisäer. I've got an older brother and a younger brother. Ich habe einen älteren Bruder und einen jüngeren and Bruder. And then pray for both of them. Bete für beide. And watch what God does. Amen. Und schau zu, was Gott macht. And next time an article comes out in a newspaper. Wenn das nächste Mal ein Artikel rauskommt in einer Zeitung, maybe it will also add, vielleicht fügt das hinzu. And these people, also steht noch dabei, really the friends, diese Menschen sind wirklich die Freunde von problematischen Menschen. Maybe they'll even put that in there. Vielleicht schreiben sie das sogar in den Artikel rein. Sie sind die Freunde der Sünder. Nice? Wäre das nicht schön? So let's pray. Lasst uns beten. Maybe this morning you're a sinner. Vielleicht bist du heute Morgen ein Sünder. We're all sinners. Wir alle sind Sünder. But you've never received God's love in your life. Aber du hast noch nie Gottes Liebe in deinem Leben empfangen. Pray with me this morning. Dann bete mit mir Very heute Morgen. Simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. But you have to speak it. Aber du musst es aussprechen. Just speak these words. Du musst diese Worte aussprechen. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. See, Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. In our place. An unserer Stadt. And took our sin away. Und hat unsere Sünde weggenommen. That's why John the Baptist called him the Lamb of God who takes away the sin of the world. Deswegen hat Johannes den Täufer ihn das Lamm Gottes genannt, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So one more time. Also einmal noch. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Jesus, we thank you for giving us wisdom and creativity and for placing us right where we are in our worlds. Jesus, wir danken dir für Weisheit und für Kreativität und dass du uns genau dort hingestellt hast, wo wir sind. Thank you for creating us as an original. Danke, dass du uns das Original geschaffen hast. Don't let us die, a copy. Lass uns nicht als Kopie sterben. But let us fulfill your purpose that you have for us here on the earth. Sondern lass uns deinen Zweck erfüllen, den du für uns hast hier auf der Erde. Give us love for the people that are in our worlds. Gib uns Liebe für die Menschen, die in unserer Welt sind. Forgive us for judging. Vergib uns, dass wir richten. Let your love shine through us at our jobs, at school. Lass dein Licht durch uns durchscheinen, wenn wir in der Arbeit sind oder in der Schule. At university. Auf der Universität. With our families and friends. Mit unseren Familien und unseren Freunden. Let people all around us love to be with us. Lass die Menschen rund um uns es lieben, Zeit mit uns zu verbringen. Just like they love to be with you. So wie sie es lieben, mit dir zusammen zu sein. The worst sinners felt accepted in your presence. Die schlimmsten Sünder haben sich von dir angenommen gefühlt. Let us reflect that in our lives. Hilf uns das bitte zu reflektieren in unserem Leben. Right now I want to pray for anyone who is sick. Ich möchte jetzt für jeden beten, der krank ist. If you need healing, could you stand? Wenn du Heilung brauchst, könntest du aufstehen. Jesus, you see your children. Jesus, du siehst deine Kinder. And you know exactly what's wrong with them. Und du siehst genau, was falsch läuft bei ihnen. And right now, because of your love. Und genau jetzt wegen deiner Liebe. Heal. Heile sie. Holy Spirit, we give you permission. Heiliger Geist, wir geben dir die Erlaubnis. To flow through our bodies. Dass du durch unseren Leib durchfließt. And go to the place that needs healing and balance. Und geh an diese Stelle, die Heilung und Balance braucht, Gleichgewicht braucht. And if you see somebody near you, maybe you can, if they allow you, you can lay your hand on them. Und wenn vielleicht jemand neben dir steht und sie es zulassen, dann leg vielleicht deine Hand auf sie drauf. Or you can also lay your own hand on the part that needs healing. Oder du legst deine eigene Hand auf die Körperstelle, die wo du Heilung brauchst. Jesus, you are the same yesterday, today and forever. Jesus, du bist dasselbe gestern, heute und für immer. And everywhere you went, healing flowed from you, power flowed from you. Überall, wo du hingegangen bist, ist Heilung von dir ausgeflossen und Macht. And people got healed. Und Menschen wurden geheilt. And right now, Jesus. Und genau jetzt, Jesus. In this moment. In diesem Moment. We receive your healing. Empfangen wir deine Heilung. We know it's a gift. Und wir wissen, dass es ein Geschenk ist. We don't deserve it. Wir haben es nicht verdient. But you give it. Sondern aber du gibst es. Freely. Frei. If you didn't withhold your own son. Wenn du deinen eigenen Sohn nicht zurückgehalten hast oder aufgespart hast. How will you not freely give us all things? Wie frei würdest du uns nicht all das geben? Thank you, Lord. Danke, Herr. Jesus, I also pray that you would heal hearts today. Und Jesus, ich bete auch, dass du Herzen heute heilst. Hearts that are discouraged. Herzen, die entmutigt sind. Hearts that have been wounded. Herzen, die verletzt wurden. Even wounded by a friend. Vielleicht sogar von Freunden verwundet. Heal, Jesus. Heile, Jesus. You know what it feels like. Du weißt, wie sich das anfühlt. And you have compassion. Und du hast Mitgefühl. And you have love. Und Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.